Jetzt taut man auf und schwitzt schweißbadend Lunge im Happening Electric Decollage. Der Adler fliegt, die Sense, Katastrophe. Raum kontra Müll und Schnee, der leider fehlt, um eine Abfahrt in das Licht zu wagen. Mors certa, tot an einem Nachmittag.